Abschnitt 6 aus Leben auf dem Mississippi nach dem fernen Westen von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Ich vollende meine Lehrzeit. Als ich von meiner Umschau auf dem Dampfer nach dem Steuerhäuschen zurückkehrte, hatten wir St. Louis bereits aus den Augen verloren. Aber ich selber war auch verloren. Da hatten wir gerade eines jener Stücke vom Fluss, die auf das Genaueste in meinem Buche standen, und doch konnte ich weder Kopf noch Schwanz daraus machen. Es ist leicht einzusehen, warum. Es war jetzt die umgekehrte Geschichte. Ich hatte alles gesehen und aufgeschrieben, als wir den Fluss hinaufgekommen waren, aber ich hatte nie versucht, mir einzuprägen, wie es stromabwärts aussehen möchte. Mein Herz brach aufs Neue. Es war klar, ich hatte diesen entsetzlichen Fluss zweimal zu lernen. Das Steuerhaus war voller Lotsen, die abwärts fuhren, um einen Blick auf den Fluss zu werfen. Der sogenannte obere Strom, die 200 englischen Meilen zwischen St. Louis und Kairo, wo der Ohio einmündet, hatte einen niedrigen Stand und der Mississippi ändert sein Fahrwasser so beständig, dass die Lotsen, wenn ihre Boote eine Woche im Hafen liegen mussten, es stets für nötig hielten, nach Kairo hinabzufahren, um sich den Strom aufs Neue anzusehen. Das heißt, nur wenn der Wasserstand niedrig war. Unter diesen Lotsen, welche sich den Fluss besahen, war stets eine Anzahl armer Teufel, die selten eine Stelle hatten und deren einzige Hoffnung, eine zu bekommen, darin bestand, dass sie stets auf dem Laufenden und jederzeit zur Aushilfe bereit waren, um an die Stelle eines Steuermanns zu treten, der durch plötzliche Krankheit oder sonstige dringende Umstände verhindert war. Außerdem fuhren manche fortwährend auf und ab und sahen sich den Strom an. Nicht, weil sie wirklich hofften, einmal eine Stelle auf einem Dampfer zu bekommen, sondern weil es ihnen als Gäste des Dampfboots billiger war, den Strom anzusehen, als am Lande zu bleiben und Logis und Kostgeld zu bezahlen. Diese Leute wurden nach und nach wählerisch und suchten nur Dampfer heim, deren Küche und Tafel in gutem Rufe standen. Die als Gäste an Bord befindlichen Lotsen machten sich übrigens nützlich und waren Sommer und Winter, bei Tag und bei Nacht, gern bereit, mit der Jolle hinauszufahren und beim Auslegen der Bojen zu helfen oder den Steuerleuten des Dampfers jeden sonstigen Beistand zu leisten. Sie waren auch sonst willkommen, weil die Lotsen, wenn eine Anzahl von ihnen zusammentrifft, unermüdlich im Plaudern sind, und da sie nur vom Mississippi reden, verstehen sie sich stets und sind immer interessant. Für den echten Lotsen hat nichts in der Welt Interesse als nur der Strom, und er ist auf seine Beschäftigung stolzer als ein König. Wir hatten diesmal eine hübsche Gesellschaft solcher Flussinspektoren, 8 oder 10, die alle Raum in Fülle in unserem großen Steuerhause hatten. 2 oder 3 von ihnen trugen glänzende Seidenhüte, kunstvolle Hemdeneinsätze, Diamantbusennadeln, Glacéhandschuhe und Lackstiefel. Sie sprachen ein gewähltes Englisch und benahmen sich mit solcher Würde, wie es sich für Männer von soliden Mitteln und ausgezeichnetem Ruf geziemt. Die anderen waren mehr oder weniger nachlässig gekleidet und trugen hohe Filzkegel, die an die Zeit der Puritaner erinnerten. Ich erschien mir wie eine Null in dieser erlauchten Gesellschaft und war ganz niedergedrückt, um nicht zu sagen betäubt. Ich war sogar am Steuer überflüssig, wenn es nötig wurde, das Rad rasch nach der einen oder anderen Seite hinüberzudrehen. Wer von den Gästen am nächsten stand, legte Hand an, wenn es erforderlich war. Und das war wegen der Krümmung und der Seichtheit des Fahrwassers fast immer der Fall. Ich stand in der Ecke und hörte dem Gespräch aufmerksam zu, das mir alle und jegliche Hoffnung benahm. Einer unserer Gäste sagte zu einem anderen: »Jim, wie hast du Plum Point stromaufkommend passiert?« »Es war Nacht und ich steuerte, wie mich einer der Jungs von der Diana gesagt hatte, lief etwa 50 Schritt oberhalb des Holzhaufens von der falschen Landspitze ab und hielt dann auf die Hütte unterhalb Plum Point zu, bis ich das Riff erreichte. 1¾ Faden, steuerte darauf direkt nach der mittleren Barre, bis ich reichlich quer ab vor dem einastigen Baumwollenbaum in der Biegung war, richtete dann das Heck aus diesem Baum, den Bug auf die flache Stelle oberhalb der Landspitze und lief mit voller Fahrt hindurch, 9½ Fuß. »Ganz nette Kreuzung, hä?« »Ja, aber die obere Barre arbeitet sich rasch abwärts.« Nun nahm ein anderer Lotse das Wort und sagte: »Ich hatte besseres Wasser und kreuzte weiter unten, ging von der falschen Landspitze aus, 2 Faden, erreichte das 2. Riff quer ab von dem großen gesunkenen Baumstamm in der Biegung, 1¾ Faden.« Einer der vornehmen Lotsen bemerkte: »Ich will euren Lotwerfern keinen Vorwurf machen, aber das ist, wie mir scheint, reichlich viel Wasser für Plum Point.« Ein billigendes Kopfnicken rundherum zollte dieser ruhigen, aber gründlichen Abfertigung Beifall. Was mir mittlerweile durch den Sinn fuhr, war etwa: Wenn meine Ohren recht hören, muss ich nicht nur die Namen aller der Städte, Inseln und Krümmungen und so weiter auswendig lernen, sondern sogar die persönliche, innige Bekanntschaft jedes gesunkenen alten Baumstammes, jedes einästigen Baumwollenbaumes und jedes obskuren Holzhaufens machen, welcher die Ufer dieses Flusses auf 1200 Meilen Länge schmückt. Ja, Noch mehr, ich muss sogar wissen, wo diese Dinge in der Dunkelheit sind, wofern ein Lotse nicht mit Augen begabt wird, die durch zwei Meilen dichter Schwärze sehen können. Ich wollte, die Lotserei wäre im Pfefferland und ich hätte nie daran gedacht. Bei Eintritt der Dämmerung schlug Herr Bixby die große Glocke dreimal an, das Signal zum Landen. Der Kapitän tauchte aus seiner Kajüte am vorderen Ende des Hauptdecks auf und blickte fragend empor. Herr Bixby sagte, »Wir wollen hier die Nacht überliegen bleiben, Kapitän.« »Ganz recht, Herr Bixby.« Das war alles. Das Dampfboot drehte ans Ufer und wurde für die Nacht festgemacht. Es schien mir großartig, dass der Lotse tun konnte, was ihm beliebte, ohne den mächtigen Kapitän um Erlaubnis fragen zu müssen. Nach dem Abendessen ging ich sogleich zu Bett, entmutigt von dem, was ich den Tag über beobachtet und erfahren hatte. Die Notizen über meine letzte Reise waren nur ein Wirrwarr bedeutungsloser Namen. Sie hatten mich jedes Mal, wenn ich sie während des Tages zu Rate gezogen, vollkommen verwirrt. Ich hoffte, im Schlaf Erholung zu finden. Aber nein, es arbeitete bis zum Sonnenaufgang fortwährend in meinem Kopf umher. Ein abscheuliches, unablässiges Alpdrücken. Am nächsten Morgen war ich recht verdrießlich und niedergeschlagen. Wir fuhren mit vollem Dampf dahin, ziemlich waghalsig, da wir vor Anbruch der Nacht aus dem Strome, das heißt nach Kairo, zu kommen wünschten. Herrn Bixbys Kollege, der andere Lotse, setzte jedoch sehr bald den Dampfer auf den Grund und wir verloren mit dem Flottmachen des Schiffes so viel Zeit, dass die Nacht offenbar hereinbrechen musste, lange bevor wir die Mündung erreichen konnten. Das war ein großes Missgeschick, besonders für einige der als Gäste bei uns weilenden Lotsen, deren Boote auf ihre Rückkehr warten mussten, gleich viel wie lange es dauerte. Das ernüchterte das Geplauder am Lotsenhaus bedeutend. Stromaufwärts kümmerten die Lotsen sich weder um flaches Wasser noch um die tiefste Finsternis. Nur der Nebel hielt sie zurück. Stromabwärts aber lag die Sache ganz anders. Wenn eine starke Strömung hinten nachdrängte, waren die Boote nahezu hilflos und es war daher nicht gebräuchlich, bei niedrigem Wasserstand nachts stromabwärts zu fahren. Eine kleine Hoffnung schien aber noch übrig zu sein. Wenn wir vor Dunkelwerden durch die äußerst schwierige und gefährliche Kreuzung bei Head Island passierten, konnten wir das Übrige wagen, weil wir dann mehr geraden Kurs und tiefes Wasser hatten. Diese Kreuzung aber bei Nacht zu versuchen, wäre Wahnsinn gewesen. Den ganzen noch übrigen Tag wurde viel auf die Uhren gesehen und fortwährend die Fahrgeschwindigkeit berechnet. Das Gespräch drehte sich nur um Head Island. Manchmal stieg die Hoffnung hoch, um dann wieder zu sinken, wenn wir in einer schwierigen Kreuzung aufgehalten wurden. Stundenlang lastete auf allen diese unterdrückte Erregung, die sich selbst mir mitteilte. Ich sehnte mich so mächtig nach Head Island und fühlte eine solch schreckliche Verantwortung mich drücken, dass ich auf 5 Minuten am Lande zu sein wünschte, um tüchtig, voll, erleichtert Atem schöpfen zu können. Wir gingen keine regelmäßigen Wachen. Jeder unserer beiden Lotsen steuerte auf derjenigen Stromstrecke, auf welcher er stromaufwärts gesteuert hatte und mit welcher er deshalb besser vertraut war. Beide aber blieben fortwährend im Steuerhause. Eine Stunde vor Sonnenuntergang übernahm Bixby das Ruder und W trat zur Seite. Während der nächsten 30 Minuten hielt jeder die Uhr in der Hand. Jeder war nervös, schweigsam und unruhig. Endlich sagte einer mit einem traurigen Seufzer. »Ah, dort ist Head Island, aber wir können's nicht erreichen.« Alle Uhren schlossen sich. Schnapp. Jeder seufzte und murmelte etwas zwischen den Zähnen weh. »Es ist zu schlimm. Ach, wenn wir nur eine halbe Stunde früher hierher gekommen wären.« Alle waren enttäuscht. Einige wollten schon hinausgehen, zögerten aber noch, weil sie das Glockenzeichen zum Landen noch nicht hörten. Die Sonne verschwand unter dem Horizont, aber das Boot dampfte weiter. Die Gäste tauschten fragende Blicke aus. Der eine, der die Hand schon auf dem Türdrücker hatte, blieb stehen und ließ gleich darauf den Türknopf wieder los. Wir steuerten stetig die Biegung des Flusses hinab. Wieder wurden Blicke ausgetauscht und hier und da ein bewunderndes Kopfnicken, aber keine Worte. Unmerklich drängten sich die Männer hinter Bixby zusammen, als es anfing, dunkel zu werden und einige blasse Sterne sichtbar wurden. Die Totenstille und die Erwartung wurden drückend. Bixby riss am Glockenstrang und 2 tiefe, weiche Töne der großen Glocke fluteten in die Nacht hinaus. Dann folgte eine kurze Pause, darauf ein 3. Glockenton und nun ertönte die Stimme der Lotsen vom Sturmdeck. »Backbordlot da! Steuerbordlot!« Dann erschollen in einiger Entfernung die Rufe der Lote, die von 2 Matrosen auf dem Oberdeck dumpf wiederholt wurden. 3 Faden! 3 Faden! 2¾ Faden! 2½ Faden! 2¼ Faden! 2 Faden! Fußnote. Englisch Mark Twain. Ende der Fußnote. 1 und 3! Bixby zog an 2 Glockensträngen, was durch schwaches Klingeln weit unten im Maschinenraum beantwortet wurde, worauf unsere Geschwindigkeit sich verringerte. Der Dampf begann durch die Entweichungshähne zu zischen. Das Rufen der Lotser dauerte fort. Bei Nacht ein seltsamer Schall. Jeder Lotse beobachtete jetzt in höchster Spannung, was vorging. Alles sprach leise. Niemand war ruhig und gelassen, außer Bixby. Er legte das Ruder hart über, ganz an Bord, stellte sich auf eine Speiche und als der Dampfer in die für mich ganz unsichtbaren Marken, denn ringsum schien alles eine weite, düstere See zu sein, gebracht war, drehte er das Ruder zurück und hielt das Boot fest in der erforderlichen Richtung. Nunmehr hörte man aus den halblauten Gesprächen hier und dort einen zusammenhängenden Satz heraus, wie: »Da, der Dampfer hat das erste Riff passiert.« Nach einer Pause: »Das Heck kommt jetzt haarscharf in die Richtung, bei Gott.« »Nun ist er in den Marken, da geht er hinüber.« Und dann wieder: »Oh, das war schön, wunderschön.« Dann wurden die Maschinen ganz zum Stehen gebracht und wir trieben mit der Strömung. Ich will damit nicht sagen, dass ich das Boot treiben sehen konnte. Nein, die Sterne waren jetzt alle verschwunden. Dieses Treiben war das Entsetzlichste. Das Herz stand einem dabei still. Bald darauf entdeckte ich noch eine schwärzere Finsternis als die, welche uns umgab. Das war das obere Ende der Insel. Wir steuerten gerade darauf zu, kamen in den tieferen Schatten derselben und die Gefahr schien so unmittelbar drohend, dass ich zu ersticken meinte. Ich empfand den stärksten Antrieb, etwas, irgendetwas zu tun, um das Fahrzeug zu retten. Aber noch stand Bixby am Steuer, schweigsam, aufmerksam wie eine Katze, und alle Lotsen standen Schulter an Schulter hinter ihm. »Es wird nicht gehen«, flüsterte einer. Das Wasser wurde nach den Meldungen der Lotter flacher und flacher, bis es endlich hieß: »8,5, 8 Fuß, 7 und...« Bixby rief dem Maschinisten durchs Sprachrohr warnend zu. »Klar bei der Maschine jetzt!« »Jawohl, Herr Bixby.« 7,5, 7 Fuß, 6 und...« Wir berührten den Grund. Bixby setzte augenblicklich eine Reihe von Glocken in Bewegung, rief durch das Sprachrohr: »Nun Dampf her, was das Zeug hält!« und dann seinem Kollegen zu: »Hart an Bord mit dem Ruder, hart über, nochmal!« Das Dampfboot bahnte sich knirschend und ächzend den Weg durch den Sand, hing einen entsetzlichen Augenblick am Rande des Verderbens und glitt dann hinüber. Ein solches Jubelgeschrei, wie es sich jetzt hinter Bixby erhob, hat noch nie zuvor das Dach eines Ruderhauses erschüttert. Jetzt waren alle Schwierigkeiten überwunden. Herr Bixby wurde in jener Nacht zum Helden und seine Kollegen erzählten noch geraume Zeit von dieser Großtat. Um sich einen ganz klaren Begriff zu machen von der wunderbaren Präzision, die erforderlich war, um den Dampfer in jener finsteren Wasserwüste auf dem richtigen Wege zu halten, muss man wissen, dass das Boot sich nicht nur durch Baumstämme und blinde Riffe hindurchzwängen und dann so dicht am oberen Ende der Insel hinfahren musste, dass es das überhängende Laubwerk mit dem Heck berührte, sondern es musste an einer Stelle beinahe in Armeslänge an einem gesunkenen, unsichtbaren Wrack vorbei, das ihm, wenn es darauf gestoßen wäre, den Boden fortgerissen und binnen 5 Minuten das Dampfschiff nebst Ladung im Gesamtwerte von etwa 250.000 $ und obendrein noch etwa 150 Menschenleben vernichtet hätte. Die letzte Bemerkung, die ich in jener Nacht hörte, war ein Kompliment für Herrn Bixby, das einer der Gäste im Selbstgespräch und mit vieler Salbung äußerte. Derselbe sagte: »Beim Schatten des Todes, er ist ein Blitzkerl von einem Lotsen.« Ende von Abschnitt 6.